an den großen Strömen. Am Abend vor dem Morgen, an dem er nach Amerika ging, zerbrach ihr Herz, indessen sie zum letzten Mal am Donauufer auf- und niedergingen. »Ach«, klagte sie, »ach, hätten wir uns doch ertränkt in einem von Europas großen Strömen. In der Elbe zum Beispiel, die soll bei Hamburg so tief sein. Oder lieber noch in der Seine, wo sie die Liebenden ganz eng umschlungen aus dem Wasser ziehen. Ach, hätten wir uns doch ertränkt, solang noch Zeit war. Jetzt ist es zu spät. Wir würden weder Hamburg noch Paris erreichen, bevor dein Zug dich morgen mir entreißt.« Ihm wurde wild ums Herz bei ihren Klagen, und er verfluchte die Entfernung, die sie vom süßen Liebestod im grauen Elbewasser trennte. Die Donau floss indessen sanft und unauffällig in das Schwarze Meer. Daran erinnerte mich eines Abends, später, lang danach, ein Busch am Donauufer, und ich dachte, dass es ein solcher Abend war, als mein Geliebter sich in großer Einsamkeit im Hudson River still ertränkte.